Yeah.

Macher, ich bin der Schneckenmacher. Thank you.

I'm gonna go to the next one. Gedacht, gedacht, wenn ich Drogen nehme, dann können sie ruhig meinen Körper ficken. Abriss, Junge. Abriss, Junge. I'm not going to do that. Abriss. Kuchen, aber mit Sahne. Thank you. essen. Waffen schützen Menschen vor Menschen mit kleineren Waffen. Das essen, Von Menschen mit kleineren Waffen.